So wird heute von euch kein Lösegeld angenommen und auch nicht von denjenigen, die ungläubig sind. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer. Es ist euer Schutzherr, ein schlimmer Ausgang.